an jedem frühen Morgen marschieren wir durch die Stadt. Obwohl mein liebes Mädel schon ausgeschlafen hat. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, ich warte auf dein Winken, auf deinen lieben Gruß. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, grüß deinen falschen Jäger, der jetzt marschieren muss. Hart dröhnt das Straßenpflaster bei unserem schweren Schritt. Leis klirren unsere Waffen, sie grüßen dich, mein Lieb. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, ich warte auf dein Winken, auf deinen lieben Gruß. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, grüß deinen falschen Jäger, der jetzt marschieren muss. Es geht an meiner Seite ein guter Kamerad, der auch gleich mir im Städtchen ein liebes Mädel hat. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, ich warte auf dein Winken, auf deinen lieben Gruß. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, grüß deinen falschen Jäger, der jetzt marschieren muss. Und ist der Dienst zu Ende, dann gehen wir in die Stadt. Ein jeder holt sein Mädel, das ihn erwartet hat. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, ich warte auf dein Winken, auf deinen lieben Gruß. Mägdelein, Mägdelein, Mägdelein, hallo, grüß deinen falschen Jäger, der jetzt marschieren muss.